Wenn Computer der Mittelschicht die Arbeit nehmen. Der Strukturwandel durch Automatisierung vollzieht sich im Moment in fast allen Bereichen. Überall dort, wo es möglich ist, dass Maschinen die Aufgaben von Menschen übernehmen, geschieht das auch. Lange Zeit dachten wir, von diesem Wandel seien nur die Jobs jener betroffen, die Güter wie Autos oder Handys produzieren, nicht aber die Dienstleistungen und all die Jobs in der produzierenden Industrie, in denen vor allem mit dem Kopf gearbeitet wird, anstatt mit Händen. Wir dachten, wir in der Mittelschicht blieben von der Automatisierung verschont. Seit ein paar Jahren wissen wir, dass diese Hoffnung falsch war. Wie einfach unsere Kopfarbeit schon heute Computer übernehmen können, zeigt das Beispiel der britischen Nachrichtenagentur Press Association. Seit 2018 lässt sie computergenerierte Lokalnachrichten an die Briten verschicken. Die Rechner lesen Datensätze für jede Region aus und bauen daraus dann einfach gestrickte Nachrichten für die Bewohner, abhängig von deren Postleitzahl. Auch in vielen anderen typischen Mittelschichtbranchen werden Jobs nach und nach wegautomatisiert. In diese Kerbe schlug sogar der Popphilosoph Richard David Precht im Sommer 2018. In seinem Buch »Jäger, Hirten, Kritiker« warnte er vor den Gefahren intelligenter Computerprogramme für die Arbeitsplätze von Millionen von Menschen. Nicht nur die Jobs der Niedriglöhner, sondern auch der Mittelschicht. Banker, Versicherungsangestellte, Justiziare würden durch die digitale Revolution überflüssig. Nun ist Precht kein Forscher und seine gewagten Thesen sind auch nicht wissenschaftlich untermauert. Er beruft sich auf eine umstrittene Studie der Universität Oxford, laut der bis zum Jahr 2030 etwa in den USA fast die Hälfte aller Jobs der Automatisierung zum Opfer fallen könnten. Die meisten Arbeitsmarktforscher, die ich gefragt habe, halten diese Zahl für stark übertrieben und für nicht auf Deutschland übertragbar. Und trotzdem gibt es gut informierte Menschen im Land, die eindringlich vor den Folgen dieser computergenerierten Automatisierung gerade für uns in der Mittelschicht warnen. Zum Beispiel Joe Keser, der Chef eines der größten Industriekonzerne der Welt, Siemens. Er ließ schon 2016 auf einer Digitalkonferenz in München einen flammenden Appell an seine Zuhörer los, die vor allem Führungskräfte aus der Wirtschaft waren. Die Digitalisierung, rief Keser seinen Zuhörern auf Englisch zu, wird die Mittelschicht vernichten. Da nicht jeder ein Softwareingenieur ist, schrumpft die Mittelschicht. Sie wird dünner. Es findet eine Art Polarisierung statt. Von 10 Menschen in der Mittelschicht steigt einer auf und 9 steigen ab. Kesers Anliegen war dies. Konzernchefs und Politiker, sagte er, müssten den Menschen im Land viel ehrlicher und deutlicher als bisher geschehen die Wahrheit über die Automatisierung und Digitalisierung sagen, dass sie vielen keine Vorteile bringen werde, sondern dass sie sogar ihren Job verlieren könnten. Diese Ehrlichkeit, appellierte er, müssen wir in die Gesellschaft hinein vermitteln. Wenn wir das nicht tun, dann spaltet sich die Gesellschaft in Gewinner und Verlierer. Keser ist nicht nur irgendein Firmenchef, er ist der Lenker des wichtigsten deutschen Industriekonzerns, man kann also davon ausgehen, dass er weiß, wovon er spricht. Und er hat mit ziemlicher Sicherheit recht. Die Digitalisierung ist eine Bedrohung für den Arbeitsmarkt, die hunderttausende Jobs vernichten wird. Der Abbau ist ja längst im Gange. Was aber tun die Joe Kesers dieser Welt, um dem Wandel zu begegnen? Kommen sie ihrer unternehmerischen Verantwortung für den Wohlstand des Landes nach? Sorgen sie also dafür, dass die vielen Mitarbeiter, die Siemens und andere Konzerne nicht mehr brauchen, weitergebildet werden und anderswo produktiv eingesetzt werden? Nein, das tun sie nicht in ausreichendem Maße. Stattdessen rufen sie nach der Politik. Joe Keser ist Anhänger der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Er sagt, die Gesellschaft müsse dafür sorgen, jene zu versorgen, die durch die Digitalisierung auf der Strecke blieben. Ein eleganter Weg, sich als Konzernchef aus der Verantwortung zu ziehen. Die Frage ist nicht, ob die Digitalisierung Arbeitsplätze vernichten wird, sondern um wie viele Jobs es überhaupt geht. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Forschungsarm der Bundesagentur für Arbeit, hat 2015 versucht, diese Zahl zu schätzen. Damals berechneten die Forscher, dass etwa 15% aller Jobs durch intelligente Computerprogramme überflüssig gemacht werden dürften. Das heißt, etwa 4,4 Millionen Menschen könnten schon jetzt durch Computer ersetzt werden, auch in der Mittelschicht. Bei Bank- und Versicherungsfachleuten etwa sehen die Forscher das Substituierbarkeitspotenzial bei fast 40%, im Einzelhandel bei 34% und bei Rechnungswesen und Controlling sogar bei fast 70%. Ein paar Jahre später nahm die OECD den Megatrend Automatisierung unter die Lupe. Nun im April 2019 stellte sie die Ergebnisse ihrer Untersuchung vor und kam zu dem Ergebnis, Deutschland werde der Vormarsch der Roboter besonders heftig treffen. Demnach könnten durch die Automatisierung 18% der hiesigen Jobs durch Maschinen ersetzt werden. Und für weitere 36% der Arbeitsplätze seien disruptive Veränderungen zu erwarten. Das bedeutet, dass nur diejenigen Beschäftigten, die sich an die veränderten Anforderungen anpassen können, ihre Jobs auch weiterhin ausüben werden. Ein Problem sei dies vor allem für Geringqualifizierte, mahnten die OECD-Experten. Deshalb müsse die Bundesregierung dringend das Angebot für Weiterbildungsmaßnahmen überarbeiten. Tatsächlich arbeiten Konzerne schon mit Ansage daran, an diesem Automatisierungswandel mitzuwirken, also einfachere Tätigkeiten auszuradieren. Zum Beispiel SAP. Beim Software-Riesen argumentiert man, dies sei ein natürlicher, unabwendbarer Prozess, vergleichbar mit dem der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts. Dort malt man eine Utopie der Mensch-Maschine-Symbiose, durch die die allermeisten Arbeitsplätze in Unternehmen überflüssig werden könnten. Buchhalter zum Beispiel, Einkäufer, Sachbearbeiter. Und SAP verdient nun daran, seine Kunden bei diesem Wandel zu beraten, damit die überflüssigen Menschen schneller ersetzt werden können. SAP argumentierte, nicht die gesamte Mittelschicht sei in Gefahr. Berufe, die Kreativität, emotionale Intelligenz und soziale Fähigkeiten erforderten, seien nicht so schnell durch Roboter und Computer abzulösen. Viele Mittelschichtjobs aber sind keine Kreativjobs, sondern, wie der klassische Bankberater, mit standardisierten Aufgaben und Produkten beschäftigt und damit sehr wohl ersetzbar. Noch optimistischer als SAP ist übrigens Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einem Interview Ende 2018 sagte sie: Nicht zu viel Digitalisierung vernichtet unter dem Strich Arbeitsplätze, sondern zu wenig Digitalisierung. Es sei wichtig für unseren Wohlstand und die Arbeitsplätze bei den digitalen Entwicklungen vorne mit dabei zu sein. Und außerdem sei der Wandel gar nicht so dramatisch, sagte Merkel. Unsere bisherigen Erfahrungen sagen, dass die Zahl der Arbeitsplätze nicht dramatisch sinken wird. Der erste Teil dessen, was die Kanzlerin da sagte, klingt logisch. Natürlich darf sich ein Land nicht gegen technischen Fortschritt stemmen und sinnlosen Konservatismus betreiben. Damit schadet man sich nur selbst, das ist unstrittig. Der zweite Teil ihrer Aussage dagegen ist gefährlich. Er verharmlost die enormen Umwälzungen, die durch die Digitalisierung auf unseren Arbeitsmarkt zurollen. Wenn wir nicht wollen, dass in Zukunft Millionen Menschen arbeitslos sind und durch Hartz IV, bedingungsloses Grundeinkommen oder sonstige sozialstaatliche Unterstützung versorgt werden müssen, dann müssen wir die Gefahren der Digitalisierung ernster nehmen, als es unter anderem zum Beispiel die Bundeskanzlerin tut, die abwiegelt und glauben machen möchte, es gebe bei dieser Entwicklung nur Gewinner. Heute ist bereits sichtbar, dass dem nicht so ist. Dies bestätigt auch jener Forscher, der es besser wissen muss als alle anderen im Land. Ulrich Wallwey, Leiter des Nürnberger Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB. Wallwey ist also gewissermaßen der Herr über die wissenschaftliche Bewertung der Arbeitsmarktstatistik. Wenn einer beurteilen kann, wie angezählt die Mittelschicht ist, dann er. In den 90er Jahren habe alles angefangen. Die Mittelschicht sei verstärkt unter Druck geraten, so Wallwey. Und diese Entwicklung habe sich weiter zugespitzt. Es gibt also heute mehr Menschen, die am unteren Einkommensrand liegen, aber auch mehr Menschen am oberen Rand. Bis zum Jahr 2010 hat sich diese Ungleichheit auf einem höheren Niveau eingependelt. Dazu weist der Forscher darauf hin, dass es in Deutschland immerhin eine höhere Dynamik als in anderen Ländern gebe. Es ist hier im Vergleich zu anderen Ländern nicht ganz so schwer aufzusteigen. Aber gleichzeitig ist es eben auch nicht so unwahrscheinlich abzurutschen. Welche Branchen als erste zu den Verlierern gehören werden, habe ich schon dargestellt. Walwey schätzt das ähnlich ein. Im Sinkflug sieht Walwey die Logistikbranche, Paketdienste und Post, die Fachkräfte im Handel und in der Gastronomie. Das Abnehmen der Tarifbindung und das sogenannte Outsourcing führten dazu, dass Fachkräfte vielerorts nicht mehr so entlohnt würden wie früher. Und diese Fachkräfte, gerade im Dienstleistungssektor, waren früher immer eines der bestimmenden Merkmale der Mittelschicht, sagt er. Und auch die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst machen ihm Sorge. Der Vorteil, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, lag ja immer darin, eine größere Sicherheit zu haben als in der Privatwirtschaft, wo man dafür besser verdient, sagt Walwey. Diese Sicherheit aber sei in vielen Bereichen erodiert, durch die außergewöhnlich hohe Quote befristeter Arbeitsverträge dort. Und auch dadurch, dass die Übernahmequote nach den Befristungen im öffentlichen Dienst sinke. Zudem habe der öffentliche Dienst bei der Lohnentwicklung in den vergangenen Jahren schlecht mitgezogen. Walwey und sein Institut treibt die Frage enorm um, ob die Digitalisierung dem Arbeitsmarkt und gerade der Mittelschicht einen Schlag versetzen wird. Er ist aber verhalten optimistisch. Automatisierung und Digitalisierung bergen nicht nur Gefahren, sondern bieten auch Aufstiegschancen, glaubt er. Je mehr unangenehme Routineaufgaben Computer übernehmen, umso mehr Raum bleibt schließlich den Fachleuten, die sie bedienen, für kreative, interessantere Arbeit. Bei Ihnen im Journalismus zum Beispiel, nehmen Sie mal den Sportteil der Lokalzeitung. Da stehen montags spaltenweise die Spielerergebnisse der Regionalvereine. Ein möglicherweise davon eher gelangweilter Redakteur musste sie zusammenfassen. Wenn das künftig, was so ähnlich ja schon geschieht, ein intelligentes Computerprogramm tut, bleibt mehr Zeit für Recherche und spannende Geschichten. Natürlich würden typische Routinejobs auch in der Mittelschicht wegfallen, zum Beispiel im Banken- und Versicherungssektor. All jene Tätigkeiten, die im Prinzip Datenerfassung und Verarbeitung sind, werden schließlich jetzt schon sukzessive automatisiert. Andere Jobs würden intelligente Maschinen dagegen nicht so schnell übernehmen können, zum Beispiel individuelle Geldanlagenberatung oder Karriereberatung. Erhalten blieben also beispielsweise all jene Aufgaben, in denen der Mensch Daten veredelt. Und es würden ja auch neue Berufsbilder entstehen, solche, bei denen der Mensch mit dem Computer arbeitet, dessen Datenverarbeitungsfähigkeiten nutzt und mit seinen humanen Fähigkeiten darauf aufsattelt. Ob die Digitalisierung allerdings Fluch oder Segen für Deutschland sein wird, sagt Walwey, komme wesentlich darauf an, wie wir dem Wandel jetzt begegnen. Damit meint er, dass wir nun dringend deutlich entschlossen damit beginnen müssten, die künftigen Generationen am Arbeitsmarkt entsprechend zu qualifizieren, damit sie mit Computerprogrammen umgehen können. Das muss an den Berufsschulen geschehen, an den Unis, aber auch schon an den Schulen. Der Arbeitsmarkt wird sich unweigerlich auch in den kommenden Jahren weiter wandeln. Diese Entwicklung wird nicht aufzuhalten sein. Das bedeutet, es ist Aufgabe der Politik, diesen Wandel zu gestalten. Bevor wir uns aber näher anschauen, was die Politik ganz konkret tun sollte, damit die angezählte Mittelschicht nicht noch weiter abrutscht, müssen wir über eine andere Entwicklung am Arbeitsmarkt reden. Dieser um sich greifende Trend prägt den Umbruch unserer Gesellschaft derzeit so stark, dass man schon fast von einer tektonischen Plattenverschiebung sprechen kann. Dass Arbeitgeber Menschen mieten, anstatt sich fest an sie zu binden. Was ich damit meine, kann am besten ein solcher mietbarer Mensch selbst erzählen.